Auf dem heiligen Berg Athos im Norden Griechenlands hütet man die orthodoxe Tradition, die sich auch in einer intensiven Reliquienverehrung ausdrückt. Eine der bedeutendsten Reliquien des heiligen Berges ist der Kopf des Johannes Chrysostomos, der im Kloster Vatopedi aufbewahrt wird. In diesem Jahr hat man den in Silber gefassten Schädel des Heiligen auf dem Festland ausgestellt. Nun wird er mit Spannung zurückerwartet. Denn man bereitet die Gedenkfeiern zum 1600. Todesjahr des Heiligen vor. Johannes Chrysostomos gehört zu den bedeutendsten Heiligen der orthodoxen Kirche. Doch diese Wertschätzung war ihm zu seinen Lebzeiten keineswegs immer gewiss. 407 ist er in der Verbannung in Kleinasien gestorben und es hat mehr als 30 Jahre gedauert, bis er rehabilitiert wurde und man seinen Leichnam nach Byzanz holte. Am Abend des 27. Januar 438 lief das Schiff mit seinen sterblichen Überresten im Hafen von Konstantinopel ein. Am Ufer stand damals Kaiser Theodosius II., der die Gebeine des Johannes Chrysostomos feierlich in der Apostelkirche beisetzen ließ. Dort wurden sie dann allerdings im Jahr 1204 von lateinischen Christen, die auf dem vierten Kreuzzug in Konstantinopel einfielen, geraubt. Anschließend waren sie 800 Jahre lang im Petersdom, bis Papst Johannes Paul II. Sie 2004 an den orthodoxen Patriarchen Bartholomäus zurückgab. Johannes Chrysostomos ist um das Jahr 349 in Antiochien geboren, der heutigen türkischen Kleinstadt Antakya, die damals wichtiger Militärposten und Handelsstation an der Seidenstraße war. Das Antiochien jener Zeit ist eine Weltstadt. Die wichtigsten Plätze sind auch bei Nacht erleuchtet. Die Stadt ist für die Herstellung von Parfums und Rosenwasser bekannt. Hier gehen auch Männer in modischen Schuhen spazieren. In dieser Umgebung wächst Johannes in einer wohlhabenden Familie auf. Seit dem frühen Tod des Vaters erzieht ihn Anthussa, seine Mutter, die Christin ist. Bereits mit 14 Jahren schickt sie ihn an die Schule der Rhetoren und Philosophen, um ihn für eine Karriere in der Beamtenlaufbahn ausbilden zu lassen. Dort ist Libanios, einer der berühmtesten Rhetoren dieser Zeit, sein Lehrer. Neben seinen Studien vergnügt sich Johannes gern im Theater und beim Pferderennen im Hippodrom. Später wird er von sich bekennen, er habe in seiner Jugend ein ziemlich zügelloses Leben geführt. Im Alter von 18 Jahren, nachdem sein Kontakt zur christlichen Gemeinde seiner Mutter enger geworden ist, lässt sich Johannes taufen. Er setzt sich jetzt intensiv mit der christlichen Lehre auseinander und hat den Wunsch, als Eremit in die Wüste zu ziehen. Die Mutter nimmt ihm jedoch das Versprechen ab, sie bis zu ihrem Tod nicht zu verlassen. So beginnt er, mit zwei Gleichgesinnten, im Elternhaus ein klösterliches Leben zu führen. Nach dem Tod der Mutter zieht er sich dann ins syrische Gebirge zurück, um sich dort, wie viele andere, in Askese zu üben. Der Historiker Hartmut Leppin beschreibt die Szenerie der christlichen Einsiedler in jenen Jahren. Noch hatte die Epoche der Säulenheiligen nicht begonnen, gleichwohl konnte man schon bizarre Formen der Askese beobachten. Der eine lebte unter freiem Himmel, der nächste erlegte sich ewiges Schweigen auf, ein anderer schleppte schwere Eisenketten mit sich herum. Auch Johannes treibt es mit Nahrungsverzicht und Nachtwachen bis zum Äußersten und ruiniert damit seine Gesundheit. Die Intensität seiner Askese hat man im Spätmittelalter höchst drastisch illustriert und ihn als nackten, auf allen Vieren kriechenden Mann dargestellt. Auf seine asketischen Lehrjahre gehen einige Traktate zurück, in denen er mit glühendem Eifer das Ringen des monastischen Lebens als höchste Bestimmung des Menschen preist. Auch ein Kaufmann kann einmal Schiffbruch erleiden, ein Athlet unterliegen, ein Soldat die Flucht ergreifen, aber sie erheben sich wieder. König David ist gefallen und wieder aufgestanden. Sein Lieblingsschriftsteller ist der Apostel Paulus. Der missionarische Geist in dessen Briefen hat Johannes dann auch wieder der Einsamkeit entrissen. Er kehrt nach Antiochien zurück und will nun in einer christlichen Gemeinschaft leben, wie sie sich der Apostel Paulus vorstellt. Im Alter von 34 Jahren weiht ihn der greise Bischof Meletius zum Diakon. In dieser Zeit verfasst er seine Abhandlung über das Priestertum, in der nun auch seine Distanz zum christlichen Eremitentum deutlich wird. Man kann nicht das Heil für sich allein gewinnen, sondern dem Dienst am Nächsten und der Übung der Liebe ist der Vorrang zu geben, vor aller heroischen Askese zur individuellen Vervollkommnung. Im Jahr 386 wird er zum Priester geweiht und geht jetzt völlig als Seelsorger in der Gemeindearbeit auf. Zum Beispiel harmonisiert er auch die Liturgie des Gottesdienstes, indem er die Gebete sowie die Feier der heiligen Eucharistie reformiert. Die göttliche Liturgie, die jeden Sonntag in den orthodoxen Kirchen und Klöstern zelebriert wird, trägt bis heute seinen Namen, wie der Athos-Mönch Palamas erklärt. Die Liturgie, die wir feiern, stammt vom heiligen Johannes Chrysostomos. Das bedeutet natürlich nicht, dass Chrysostomos die Liturgie erfunden hätte. Sie stammt aus der allerersten Zeit der Kirche. Aber manche Kirchenväter, wie er, haben der Liturgie eine neue Form gegeben. Das gottesdienstliche Geschehen gilt Chrysostomos als unendliche Vergegenwärtigung der Heilstaten Christi, dessen rituelle Handlungen nur das einzige Ziel haben sollen, die mystische Vereinigung des Gläubigen mit Christus. Nichts vermag so sehr die Seele zu erheben und zu beflügeln, Distanz zum Irdischen zu schaffen, sie von der Erde, von den Banden des Körpers zu befreien, sie zur Meditation zu führen, wie das Zusammenklingen der Stimmen und die göttliche Melodie, die sich daraus erhebt. Die Zeitgenossen beschreiben Chrysostomos als unscheinbar, klein von Gestalt und mit schwacher Stimme. Aber er ist ein Redner, der es versteht, die Zuhörer zu begeistern. Das Predigen mache ihn gesund, sagt er von sich. Sobald er nur den Mund aufmache, sei alle Müdigkeit verflogen. Hartmut Lepin beschreibt die Atmosphäre, die diese Predigten vermittelten, die bis zu 2 Stunden dauern konnten und die bezeugen, dass die Kunst der Predigt auch in der Orthodoxie gepflegt wurde. Der Prediger stand auf einem Pult im Schiff seiner Kirche und hielt so unmittelbaren Kontakt zu seinen Zuhörern. Häufiger Beifall unterbrach ihn. Mit Wonne strömten die Menschen zu den harten Ermahnungen, die mit sarkastischen Sittenbildern verknüpft waren. Hier konnte man ja das Fehlverhalten des jeweils anderen wiedererkennen. Die Predigten des Johannes waren ein Ereignis, sofern es keine bessere Unterhaltung etwa durch Pferderennen gab. Johannes hat eine sehr rigoristische Auffassung vom Lebenswandel eines Christen. Seine Predigten sind nicht selten Anklagen, in denen er aufzeigt, was nach seiner Meinung in der christlichen Gemeinschaft nicht in Ordnung ist. Zum Beispiel gibt es in seiner Umgebung Christen, die an den jüdischen Synagogengottesdiensten teilnehmen, die sich an die jüdischen Gesetze halten und sogar ihre Söhne beschneiden lassen. Chrysostomos aber hält den alten und den neuen Bund für unvereinbar. Von den didaktischen Tiraden alttestamentarischer Propheten inspiriert, schleudert er darum seine Flüche auch gegen die Juden. Wo sich Christusmörder versammeln, da wird das Kreuz gespottet, wird Gott gelästert, wird der Vater nicht anerkannt, der Sohn beleidigt und der Heilige Geist zurückgewiesen. Wenn die Riten der Juden so heilig und verehrungswürdig sind, dann muss unsere Lebensweise falsch sein. Aber wenn wir den rechten Weg gehen, wie es der Fall ist, dann gehen Sie einen betrügerischen Weg. Mag auch manche Zuspitzung seiner rhetorischen Ausbildung geschuldet sein, so ist er doch, wie viele seiner Zeitgenossen, erbarmungslos, wenn er in seinen Predigten die Juden angreift. Deshalb wird Chrysostomos bis in die jüngste Zeit auch als Kronzeuge des christlichen Antisemitismus angesehen. Aber er kann auch versöhnend auftreten. Den Höhepunkt seiner Tätigkeit als Prediger stellen die sogenannten Säulenpredigten dar. Als das Volk im Frühjahr 387 wegen Steuererhöhung den Aufstand probte und sogar aus Wut die Statuen von Kaiser Theodosius I. und seiner Familie niederriss und durch die Stadt schleifte, versucht er sofort, die aufgebrachte Volksmenge zu beruhigen. Denn es handelte sich schließlich bei der Zerstörung der kaiserlichen Statuen um den Tatbestand des Hochverrats. Da der damalige Kaiser Theodosius der Große bekannt für seinen Jähzorn war, versuchte Chrysostomos zu vermitteln, denn auch die Mitglieder seiner Gemeinde hatten härteste Strafen zu befürchten. Johannes hielt seine 20 Predigten, in denen es ihm gelang, die Bevölkerung dazu zu bringen, ihr Unrecht einzusehen. An den Kaiser schreibt er: Vor der ganzen Welt müssen wir uns schämen. Die schwerste Strafe wäre nicht zu streng für solche Undankbarkeit. Strafe uns, aber entziehe uns nicht deine Huld. Richte unsere Stadt nicht zugrunde. Schmücke deine Krone mit dem schönsten Juwel, der Nachsicht. So wirst du dir ein Standbild nicht von Bronze, sondern von Dankbarkeit in den Herzen der Antiochener, ja der ganzen Menschheit errichten. Es gelang Johannes tatsächlich, den Herrscher gnädig zu stimmen und somit den Frieden in der Stadt wiederherzustellen. Und zuletzt durch seine sogenannten Säulenpredigten verbreitete sich sein Ruhm bis nach Konstantinopel. Als dann Nikarios, der Bischof der Hauptstadt, starb, gab es Kreise am Kaiserhof, die Johannes Chrysostomos unbedingt als dessen Nachfolger auf dem Bischofsstuhl von Konstantinopel haben wollten. Da aber der Prediger aus der Provinz keinerlei Ehrgeiz für diesen kirchlichen Karrieresprung erkennen ließ, griff man zu anderen Mitteln. Eines Tages erhielt Johannes von einem hohen kaiserlichen Beamten in Antiochien die Einladung zu einem vertraulichen Gespräch. Er sollte zu einer kleinen Märtyrerkapelle vor den Toren der Stadt kommen. Sobald er dort eingetroffen war, bat man ihn, in einem Reisewagen Platz zu nehmen, schloss die Türen und brachte ihn in aller Eile nach Konstantinopel. Noch ahnte Johannes nicht, dass diese unfreiwillig angetretene Reise in die Hauptstadt sein Leben künftig von Grund auf verändern sollte.